abgestorben, kein verdammtes Gefährt fährt nochmal ran zu mir. Abgestorben, sie sehen über mich weg, wie über'n dreckigen Hund. Abgestorben, eine Stunde steh ich, mir schon die Seele wund. Da fahren sie vorbei, Ruhm und Tugend. Da fahren sie vorbei an ihre Jugend. Da fahren sie vorbei und haben ein und zwei und drei Plätze frei. Abgestorben.